Furcht hat die mir bisher nicht bekannte Tatsache mitgeteilt, dass 36 seiner Mitarbeiter noch der Freiheit beraubt sind. Nichts kennzeichnet mehr als diese Tatsache die Schwierigkeiten, mit denen die Berliner Selbstverwaltung zu arbeiten hat. Aber ich glaube, mich zum Dolmetsch ihrer aller Ansichten und Auffassungen zu machen, wenn ich nicht nur diesen, sondern allen Angestellten des Stadthauses danke, die uns heute und in den letzten Tagen bei unserer Arbeit geholfen haben. Wir haben heute, wie ich hoffe, nur vorübergehend das neue Stadthaus verlassen. Wir haben damit nicht den sowjetischen Sektor verlassen, sondern ich glaube, in Ihren Namen zu sprechen, meine Damen und Herren, wenn ich am Schluss unserer Beratung ausdrücklich betone, dass wir als die legale Stadtpfortenversammlung berufen sind und willens sind, für die gesamte Berliner Bevölkerung aller Sektoren und ich sage mit Nachdruck insbesondere für den sowjetischen Sektor hier unsere Arbeit zu leisten. Ich glaube, damit werden wir dem Auftrag, den uns unsere Wähler seinerzeit gegeben haben, am ehesten gerecht. Die Sitzung ist geschlossen.